Kommunistenkneipe, Kulturstammtisch. Heute Klassenkampf und Literatur. Die Lage mit Misshut und Ann-Sophie. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Zu unserem heutigen Kulturstammtisch begrüße ich Mesut Barakta. Hallo Mesut. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Gemeinsam werden wir heute über Literatur und Klassenkampf sprechen. Und bevor es losgeht, stelle ich euch Mesut noch mal kurz vor. Mesut ist 1990 in Wuppertal geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie arbeitete er in einer Kanzlei für Arbeitsrecht und in einer Zeitungsredaktion. Er ist Autor und hat eine Reihe von Büchern und Theaterstücken geschrieben, zum Beispiel den Roman Aydin, Erinnerung an ein verweigertes Leben, und das Theaterstück Gastarbeitermonologe. Mesut ist außerdem Redakteur beim Literaturkollektiv NU, Konfrontative Literatur. Und wer sich dafür interessiert, dem möchte ich die großartige Folge mit Kamil und Taro über Früchte des Zorns ans Herz legen. Für unsere heutige Folge Klassenkampf und Literatur beschäftigen wir uns mit einem Essay, das Mesut in der Zeitschrift Z zu Literatur und Klassenbewusstsein geschrieben hat und natürlich mit seinem neuen Buch Die Lage. Und davon gibt's am Ende exklusiv für euch eine Leseprobe aus einer Geschichte aus Die Lage, und zwar aus Die Mutter, gelesen von der Schauspielerin Lilly Frank von der Württembergerischen Landesbühne. Genau, dann lass uns doch einsteigen, Mesut. Mhm. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast ein Essay in der Z geschrieben zu Literatur und Klassenbewusstsein, und da beschäftigst du dich mit neuer Klassenliteratur. Und ein Autor dieser Literatur ist zum Beispiel Christian Baron, und der war in der zweiten Folge der Kommunistenkneipe zu Gast und hat sein Buch Mann seiner Klasse vorgestellt. Genau, ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Und Mesut, also ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen, was kann sich unser Kneipenpublikum unter neuen Klassenliteratur vorstellen? Die neue Klassenliteratur wird ja auch in einem Atemzug als neue Arbeiterliteratur bezeichnet. Und in der Tat muss man da zunächst erstmal unterscheiden, denn Klassenliteratur oder Arbeiterliteratur als solche gab es ja schon oder gibt es schon sehr lange. Vor allen Dingen seit es eigentlich die arbeitende Klasse gibt und seit sie auf die historische Bühne getreten ist. Ich rechne da in 150, 180 Jahren. Schon zu Marx' Zeiten gab es Dichter wie Georg Herweg zum Beispiel oder aus England Charles Dickens, die sich immer wieder mit der Klassenfrage beschäftigt haben, mit der Armut, mit dem Pauperismus im Kapitalismus etc. pp. Und dann gibt es natürlich auch andere Größen wie Maxim Gorki oder halt auch in Bertolt Brecht. Das ist das eine. Das andere ist, und das ist viel spannender, was ist eigentlich das Neue an dieser Klassenliteratur? Also was ist ein neues Merkmal, eine neue Eigenschaft, mit der Klassenliteratur in dem Fall von unten gemacht wird? Und um unser Publikum direkt ins Wasser zu werfen, ist das zentrale Merkmal, dass hier vor allen Dingen Menschen aus Arbeiterfamilien, also quasi schreibende Arbeiterkinder, über ihre Klasse schreiben. Nämlich meistens in Form von Erinnerungen, meistens und fast ausschließlich in dem Modus des Rückblicks. Ne? Das heißt, es geht eigentlich in der neuen Klassenliteratur darum, dass man darüber literarisch schreibt, meist autobiografisch, woher man eigentlich kommt. Und deswegen sage ich auch immer gerne, ein bisschen überspitzt, neue Klassenliteratur kann auch synonym stehen für Herkunftsliteratur, schreibende Arbeiterkinder. In deinem Essay sprichst du auch an, dass Bildung in der neuen Klassenliteratur häufig als einziger Fluchtpunkt und Ausweg aus der Armut gesehen wird und gleichzeitig aber die Klassenschranken bestehen bleiben. Warum hat die neue Klassenliteratur denn diesen Fokus auf individuellen Aufstieg? Was macht sie uns da mit vielleicht ein neoliberales Versprechen? Ich glaube, der Fokus wäre nochmal zu diskutieren, inwiefern dahinter Absicht steckt. Ich glaube, dass vielmehr die Bildung zunächst erst einmal entlang der Biografien der einzelnen Autorinnen und Autoren ihnen die Möglichkeit des Schreibens gegeben hat. Mhm. Und entlang ihrer eigenen biografischen Bildungsgeschichte dann halt auch gleichzeitig sich eine klassenkontextuierte Emanzipationsgeschichte entfaltet, nämlich von der Herkunft hin zur Ankunft, meist ohne Ankunft. Das heißt, es findet auch immer wieder die Thematik statt der Verbürgerlichung, der Ich habe meine Klasse hinter mich gelassen. Was habe ich zurückgelassen? Und bei manchen Autoren findet das sogar, gerät das sogar in Sackgassen, dass sie Literatur fast schon aus einem schlechten Gewissen herausmachen. Nämlich insofern, naja, jetzt habe ich meine Klasse zurückgelassen und habe ich eigentlich jemanden dabei verraten? Und viele kommen auch auf das Ergebnis, ja. Ich sehe das persönlich ganz anders. Ich sehe auch meine eigene Arbeit da ganz anders, auch wenn ich meine Arbeit im Bereich oder in diesem Dunstkreis der Klassenliteratur verorten würde. Darauf kommen wir ja später noch zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Ja, die neue Klassenliteratur, die ist ja häufig in einer Ich-Erzählweise verfasst. Und ja, damit könnte man ja auch sagen, stark individualisiert. Und wo ist hier denn das Kollektiv in der neuen Klassenliteratur? Also warum sind Individuen der im Fokus? Ich glaube, das hat was sehr stark mit der historischen Situation zu tun, in der man wieder zur Klasse gefunden hat. Ne? Also ich glaube, und ich glaube, dieser Exkurs ist wichtig, dass man sich das vor Augen führt, in welcher historischen Epoche oder Phase vielmehr plötzlich sowas wie Klassenliteratur in Deutschland darüber hinaus entstanden ist, nämlich so um die Jahre 2015 folgende. Du hast Christian Baron, den geschätzten Kollegen, erwähnt. Wenn ich mich nicht irre, ist sein Buch Mann seiner Klasse 2018, 19 erschienen, müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber Fakt ist, dass nach 1990, in dem Jahrzehnt der Konterrevolution, plötzlich die arbeitende Klasse vor allen Dingen im marxistischen Sinne als Träger historischen Fortschritts und auch als das, was man revolutionäres Subjekt nennt, ist diese Klasse aus den Gesellschaftswissenschaften und aus der Literatur von heute auf morgen verschwunden. Wie ein Blitzschlag, wie ein Attentat. Und dann haben viele bürgerliche Intellektuelle, keine Ahnung, von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft gesprochen. Man hat von Sozialaufstieg gesprochen und auch von dieser Geschichte oder diesem Narrativ, dass man durch Leistung und durch Bildung auch da rauskommen könne. Bis dann irgendwann nach, klar, dazwischen war Jugoslawienkrieg und dann 9/11, was den Westen ziemlich irritiert hat. Aber vor allen Dingen dann 2008 die Wirtschaftskrise, die eigentlich den dominanten oder die einzige dominierende Gesellschaftsform, nämlich den Kapitalismus, in ihrer Basis erschüttert hat. Und dann wurde wieder Marx entdeckt. Dann wurde wieder entdeckt, hey, warte mal, es gibt doch Klassen in dieser Gesellschaft. Es gibt doch sowas wie klassenmanifestierte Armut und irgendwie ist die kapitalistische Produktionsweise nicht nur etwas, was Gutes verspricht, sondern sie ist die Ursache dieser Klassenschichtung und dieser Klassenteilung. Und in diesem Zusammenhang wurde die Klasse wiederentdeckt. Und wenn man jetzt von dieser Erfahrung aus ausgeht, ja, in diesem Jahrzehnt des völligen Besiegtseins, in diesem Jahrzehnt der, ja, Soziologen würden von der Vereinzelung des Lebens sprechen oder von einer atomisierten Gesellschaft oder Klasse, ist natürlich das Ich das naheliegendste Moment, ne? Dass man quasi an sich selbst erstmal fragt, welche soziale Logik hat sich in meinem Leben durchgesetzt? Warum bin ich der geworden, der ich geworden bin? Und in diesem Zusammenhang entsteht dieser Fokus auf das Ich. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch so, wer ich sagt, der sagt auch, das habe ich so erfahren. Der ist authentisch, der ist überzeugend. Den kann man nicht, den kann man vielleicht Zahlen oder sonst was entgegenhalten, aber er wird immer wieder sagen, ich habe das aber so erlebt. Das heißt, auch in diesem, und ich weise da tatsächlich auf so einen Moment des Fetischs hin, dass halt irgendwie in dieser, ja, neoliberal-kapitalistischen Gesellschaft nur ein Wahrheitsanspruch hat, was man als Ich erlebt hat. So, das ist zunächst erstmal gar nichts Schlimmes. Ich finde das okay, weil das Ich kann ja auch stellvertretend sein für mehrere Geschichten. Ich habe selbst einen Roman geschrieben, wo das Ich sehr im Fokus steht. Du hast Aiden erwähnt, wobei ich das dort nochmal anders mache als die klassischen neuen Klassenliteraturen. Aber das Ich ist halt immer für den Leser, für die Leserin zugänglich, ne? Das Problem an der Stelle ist aber, dass das Ich bei vielen dieser Bücher, die inzwischen entstanden sind, sich nicht verwandelt in ein Wir. wie auch immer dieses Wie erst einmal aussieht. Es muss nicht unbedingt ein kämpferisches Wie sein, es muss nicht unbedingt eine Streikgeschichte sein oder eine Geschichte des Aufstands oder des Widerstands. Aber es ist durchaus zu beobachten, dass in diesem Fokus auf das Ich auch das Ich das letzte Wort hat. Und nicht ein Wir, nicht die Klasse. Auf der einen Seite muss man sagen, naja, es ist den Autorinnen und Autoren keinen Vorwurf zu machen, denn ist es nicht in der Tat so, dass die arbeitende Klasse und die Menschen in ihr tatsächlich aneinander vorbeileben, dass sie sehr individuell mit ihren Problemen konfrontiert sind und es auch darin nicht schaffen, die Ursache dieser Probleme als ein Kollektives zu entdecken? Das ist das eine. Also ich finde, da kann man keinen Vorwurf machen. Wo man einen Vorwurf machen könnte, ist vielleicht vielmehr zu sagen, naja, wie wird dieses Ich dargestellt? Wie wird dieses Ich inszeniert? Und da denke ich, dass man durchaus den Finger darauf legen kann, naja, wenn du Literatur über die arbeitende und aus der arbeitende Klasse heraus machst, musst du dich auch der Frage konfrontiert sehen, wie machst du das und wo bleibst du stehen und wie weit gehst du? Du hast die Bildung erwähnt. Oft entsteht der Eindruck, man schreibt gegen Unterdrückung und eventuell Ausbeutung an, aber man schreibt nicht gegen das System der Ausbeutung und der Unterdrückung. Das heißt, antikapitalistische Neigungen sind durchaus vorhanden, aber der Sozialismus, die klassenlose Gesellschaft als historisch konkrete Alternative unserer Gegenwart, unserer historischen Gegenwart, die wird selten anvisiert, die wird selten ins Auge gefasst. Und damit meine ich beileibe nicht, dass man in seinem Buch schon irgendwie die Revolution ausruft oder dergleichen. Ja, also so ein Appell an die Sozialdemokratie auch. Genau, das führe ich in meinem Essay tatsächlich auch nochmal an einer Stelle nochmal besonders aus, dass halt dadurch, dass das an diesen Grenzen stehen bleibt, dass das dann den Eindruck erweckt, hier entsteht eigentlich, oder hier wird vielmehr ein Appell gemacht an die linke Sozialdemokratie, bei meiner Ansicht nach gleichzeitigen, durchaus auch sehr naivem Übersehen dessen, dass die Sozialdemokratie historisch das Beste war, was dem Kapitalismus passieren konnte. Das halte ich für außerordentlich naiv. Und ich halte das auch inhaltlich ebenso wie ästhetisch für einen sehr großen Schwachpunkt der neuen Klassenliteratur. Aber wie ich schon eingangs sagte, die Klassenliteratur ist sehr widersprüchlich. Es gibt solche Stimmen, es gibt andere Stimmen, es gibt solche Tendenzen und andere Tendenzen. Und ich denke, da muss man genau unterscheiden, über was und unter welchem Gesichtspunkt man darüber spricht. Ich würde mal gerne auf den Klassenbegriff zu sprechen kommen, den die neue Klassenliteratur nutzt. In deinem Essay sagst du auch, so Arbeiterklasse ist in der neuen Klassenliteratur fast ausschließlich ein Synonym für Arbeiterfamilien. Also scheinbar kein marxistischer Klassenbegriff. Also verharren hier die Autoren der neuen Klassenliteratur eigentlich auf einer Art Identitätspolitik für Arbeiter, also Antiklassismus statt Klassenkampf? Jein, auch da ist mir die Differenzierung sehr wichtig. In der Tat, die Klassenliteratur hatte sehr günstige Bedingungen, in denen sie entstanden ist. Auf der einen Seite aufgrund der Wiederkehr der Klassen in den Wissenschaften und der Literatur. Ach ja, die Klassen gibt es ja doch, wo sie nie weg waren. Ich selbst bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden und für mich war Klasse immer eine sehr konkrete, sinnliche Realität. Und indem man gesagt hat, in den Wissenschaften, die Klasse gibt es nicht, hat man im Grunde genommen meine Existenz und die meiner Freunde und meiner Mitstreiter und meiner Familie durchgestrichen. Auf der anderen Seite war ideologisch sehr begünstigend die ganze Debatte um Intersektionalismus oder Intersektionalität, um korrekter zu sein, und die in ihm stattfindende Diskussion um Klassismus, nämlich wo Klasse weitgehend als eine Diskriminierungsform neben anderen steht. Und das ist ja zunächst erstmal sowas wie ein Türöffner, ne? Plötzlich können wir wieder über Klasse sprechen, wenn auch nur als Form einer Diskriminierung in einer Arena von Ansprüchen auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit und so weiter. Das haben die Literaturindustrien erkannt, das haben die Verlage erkannt. Inzwischen wird wie wild werden solche Autoren gedruckt, ganz klar. Denn Class sells, noch, würde ich sagen. Wie weit das anhält, hängt davon ab, welches Niveau diese Literatur entwickelt und wie sich die Dinge oder wie sich der Klassenkampf weiter fortsetzt. Dennoch muss man sagen, naja, der Klassenbegriff in der Klassenliteratur ist selten einer, wo die Klasse verstanden wird als eine Herrschaftsstruktur. Also das heißt, innerhalb kapitalistischer Produktionsweise oder anders gesagt kapitalistischer Klassengesellschaften eine notwendige Realität ist, in der Ausbeutung stattfindet, durch Gewalt, durch Hierarchie und durch auch die Justiz und das Recht, zugunsten einer anderen, nämlich der herrschenden Klasse. Und was dort halt immer wieder anvisiert wird oder durch diese Erzählungen hinweg sich durchsetzt, ist, die Klasse selbst wird überwunden durch den individuellen Aufstieg in die andere Klasse, wo man sich plötzlich schämt, aus woanders herzustammen. Ne? Früher sagte man dazu Stallgeruch und sowas. Mhm. Aber es wird nie diskutiert, der soziale Aufstieg der Klasse als solcher. Mhm. Darüber könnte man ja auch Geschichten schreiben. Wie die, ne, zum Beispiel Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, ist ein epochales Werk, das im Grunde genommen den Aufstieg der arbeitenden Klasse in Deutschland entlang seiner entscheidenden weltgeschichtlichen Wendepunkte nacherzählt und literarisch verarbeitet. Aber so ist das nicht. Aufstieg wird immer nur unter dem Gesichtspunkt der individuellen Subjekte durch Bildung und so weiter erzählt. Und das liegt natürlich den Verdacht nahe, naja, mit was für einer Klasse haben wir es hier eigentlich zu tun? Ist es Klasse im marxistischen Sinne, im radikalen Sinne, im Sinne einer Herrschaftsstruktur, unter der man leidet, die man hinter sich lassen will, als Klasse? Oder ist Klasse hier eher sowas wie ein Gravitationsfeld innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, in der man durch bestimmte Formen von Leistung dann sich herausarbeiten kann und dann doch merkt und der Bourgeoisie präsentiert, naja, irgendwie kommt man da auch nicht raus. Und dann wird die Debatte um Chancengerechtigkeit auf einem höheren oder anderen Level weiter diskutiert. Also ne, du merkst, dann findet so eine Art Schaukeln statt. Das ist etwas, was mich persönlich sehr ärgert auch. Das ist aber auch etwas, wo man so ein Gradmesser ansetzen kann, inwiefern in den kommenden 3 Jahren, 5 Jahren sich diese Autoren, Autorinnen um dieses Level herum bewegen, um immer wieder so die intellektuellen Debatten zu füttern. Oder inwiefern sie darüber hinausgehen, dabei aber riskieren, dass ihre Literatur vielleicht gar nicht mehr verlegt wird und doch nicht mehr so leicht verkauft wird. Genau, und da könnte man natürlich nochmal darüber sprechen, wie wird Klasse hier abgebildet, wie wird hier Klasse nochmal gezeigt. Aber das spare ich jetzt nochmal vielleicht für die nächsten Fragen auf. Ja. Ob so eine in die Richtung noch kommt? Ja. Was sollte denn Klassenliteratur deiner Meinung nach beinhalten, um im objektiven Sinne der Arbeiterklasse zu wirken? Mhm. Also worin liegt für dich der Unterschied zwischen einem marxistischen Roman und einer bloßen Darstellung von Arbeitererfahrung? Mhm. Damit möchte ich eigentlich aufgreifen, was ich gerade losgelassen habe, nämlich wie wird Klasse generell abgebildet? Also was halt immer wieder zu sehen ist, und da will ich auch nochmal betonen, es handelt sich eher um bestimmte Tendenzen innerhalb der neuen Klassenliteratur, in denen halt die Klasse hauptsächlich männlich erscheint, hauptsächlich schwulen, queerfeindlich erscheint, hauptsächlich triebgesteuert, bis bewusstlos und voll mit, ich sag mal, niederen Leidenschaften getrieben auftritt, als wäre es eine Horde. Ja? Und vor allen Dingen, genau, das muss man auch noch hinzufügen, dass sie, was sie vorhin gewalttätig sein soll und drogenabhängig und so. Wir wissen beide, Ann-Sophie, es gibt diese Probleme. Das ist absolut real. Wenn es die nicht gäbe, würde ich mich fragen, warum sind wir die Unterdrückten? Warum sind wir die Beherrschten? Das sind Momente, in denen sich die bürgerliche Klassengewalt in unserem Leben ausdrückt, ganz klar. Aber so eine Form von Erzählung weckt auch den Eindruck, die arbeitende Klasse wäre nur das und nicht mehr. Ich versuche zum Beispiel mit meinem neuen Buch dem halt diesem Narrativ halt etwas entgegenzusetzen, indem ich zeigen möchte, innerhalb der arbeitenden Klasse ist die Widersprüchlichkeit im Leben schon mit im Sack, aber gleichzeitig gibt es auch sowas wie Würde, sowas wie Solidarität, sowas wie ein Kampf auf der Ebene des Alltags. Also es gibt auch ein Nicht-Einverständnis mit dieser Situation. Das kommt sehr kurz innerhalb der neuen Klassenliteratur. Das muss man so, denke ich, zunächst erstmal registrieren. Von dort aus kannst du dir sicherlich schon die ein oder anderen, naja, Linien vorstellen, wo ich einen Unterschied machen würde zu dem, was ich marxistischen Roman nenne, oder zu dem, was ich eher Klassen bewusste Literatur nenne. Ne? Klassenliteratur ist das eine, klassenbewusste Literatur das andere. Nämlich, ja, ich finde es gar nicht falsch, Erfahrungen von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Literatur abzubilden. Das ist, finde ich, kommt viel zu kurz heutzutage. Das ist zu anderen historischen Zeiten war das ein Kriterium für schlechte literarische Qualität innerhalb eines Maßstabs, wo die Qualität revolutionärer Literatur auch sehr groß war. Das ist heute nicht der Fall. Deswegen würde ich sagen, es wäre wieder gut, wenn wir mehr Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Leben in der Literatur wiederfinden. Das heißt, es schließt es nicht aus. Das andere ist aber auch, dass man halt mit einer Haltung der Unversöhnlichkeit an die Sache rangeht. Also keine Zugeständnisse machen, sondern aus und in der Klasse Literatur schaffen. Und marxistisch ist sie vor allen Dingen dann, wenn sie dieses Horizont im Blick behält der historischen Alternative, der klassenlosen Gesellschaft. Und das unterscheidet uns ja von allen anderen Klassentheorien. Also ob Adam Smith oder Max Weber auf der anderen Seite, die kannten auch Klassen, die kannten auch Klassenkampf. Aber was sie nicht kannten, und das macht den Marxismus so besonders, auch als eine Art Grundwissenschaft aller Wissenschaften, der Marxismus visiert die Überwindung aller Klassengesellschaften an. Und das kennen die nicht. Ja? Und ich glaube, das muss man ins Auge fassen. Und da gibt es auch Vorbilder. Und da würde ich, das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, ab jetzt könnten wir darüber sprechen, wie viel Marxismus in einem Werk steckt. Und wenn dieser Horizont nicht vorhanden ist, und damit meine ich nicht als fiktive oder literarische Vorwegnahme der Revolution, dann ist der Marxismus erst einmal Maßstab von Kritik und nicht, wie viel Marxismus steckt da drin. Das wäre so für mich sowas wie eine Grenze oder so ein Unterschied, ja. Ja, vielleicht magst du auch noch mal kurz auf diese Beispiele eingehen von Arbeiterliteratur. Du hattest ja auch im Essay welche, die so ein bisschen dann der neuen Klassenliteratur gegenüberstanden oder stehen. Also, ich möchte vielleicht an der Stelle zwei Dinge erwähnen. Erstmal ein sehr junges Beispiel aus der neuen Klassenliteratur. Auch irgendwo als Negativbeispiel. Jetzt in deutscher Übersetzung ist dieses Jahr ja dieses Buch von Didier Eribon erschienen, eine Arbeiterin. Übrigens ein Autor, der halt diese ganze Klassenliteratur erst in Gang gesetzt hat mit seinem Buch Rückkehr nach Reims. Und während er dort den Tod des Vaters als Ausgangspunkt nimmt, darüber nachzudenken, was Reims, wie viel Reims in ihm steckt, ja, weil er muss dort zurück, weil sein Vater bestattet wird, ist bei dem Buch Eine Arbeiterin der Tod seiner Mutter Ausgangspunkt. Und ohne irgendwie Plots oder so vorwegzunehmen, ist es so, dass die Mutter von ihm halt in einem Altenheim ist, sie dort verstirbt und er dann in einem Anrufbeantworter quasi ihre Stimme hört, als bereits Verstorbene, wo sie quasi um Hilfe ruft. Sie will da raus. Sie will nicht in dem Altenheim sein. Eribon schafft es an der Stelle, das so umzuinterpretieren, dass er sagt, na ja, dieser Hilferuf, der hätte nicht mir gelten sollen, sondern der Gesellschaft, die diese Arbeiterin nicht hört, diese alte Arbeiterin. Plötzlich ist der Twist da, der auch zu großen Bühnen einlädt und quasi ja, den mahnenden Zeigefinger erhebt in Richtung bürgerlicher Klasse und sagt, oh Gott, so können wir doch nicht mit diesen Leuten umgehen. Was aber unter diesem Twist halt verschwindet, ist, dass die alte Arbeiterin, die alte Arbeiterfrau, Mutter, ihren Sohn angerufen hat und von ihm aber Hilfe wollte, der inzwischen als Intellektueller in Paris lehrt und an Universitäten arbeitet. Und das ist für mich etwas, das zeigt für mich sehr klar und eindeutig und sehr kritisch an der Stelle, wie sehr da tatsächlich auch sowas wie ein Verrat geübt wird, ne? Also, und der sogar eher positiv genutzt wird an der Stelle für eine Publikation. So nach dem Motto, ich politisiere das jetzt an der Stelle, indem ich das umdeute als einen Ruf Richtung Gesellschaft. Aber ich würde sagen, dass du angerufen wurdest, wo warst du eigentlich? Ne? Und ich glaube, das muss man mit dieser Härte dann auch an der Stelle kritisieren und auch darauf hinweisen. Und da bin ich eigentlich beim Kern der Sache. Was ich sehr unbefriedigend finde im Rahmen der neuen Klassenliteratur, verglichen mit vorangegangenen Klassenliteraturen, und wir haben ja nur die Vergangenheit als konkretes Material von Beispielen, ist, dass die neue Klassenliteratur, dass ich, damit halt auch der Autor, die Autorin sich und selbst, sich manchmal inszeniert als der Abtrünnige, der Ketzer. Ja, das sind schon theologische Bilder, ne? Als der Verräter, der seine Klasse nicht auf ihrer Seite stand. So. Und das finde ich, ist eine, wie soll ich sagen, ist, bläht die Sache unnötig auf. Weil, und jetzt komme ich zu jüngeren oder zu älteren Beispielen, an denen man vielleicht etwas lernen kann heute. Es kommt nicht darauf an, ob man aus einer Arbeiterfamilie kommt oder nicht. Es kommt auch nicht darauf an, ob man jetzt inzwischen als schreibendes Arbeiterkind nicht mehr in einer Arbeiterfamilie lebt und nicht am Fließband steht. Worauf es ankommt, ist, für wen du Literatur machst und aus welcher gesellschaftlichen Stellung und Absicht heraus du deine Literatur als Medium für Sprache einer Klasse bereitstellst. Und Beispiele aus vor 90, also vor der Konterrevolution, sind zum Beispiel der Bitterfelder Weg in der DDR. Oder ein anderes Beispiel ist die Dortmunder Gruppe 61. Weitere Beispiele sind, ich hatte schon erwähnt, Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Ebenso auf diesem Niveau gibt es auch Beispiele aus der DDR, wenn ich an Stefan Heim oder so denke. Und das waren auch nicht immer Leute, die am Fließband standen, aber sie haben unter einem historischen Gesichtspunkt Klassenbewusstsein in ihren Geschichten organisiert, indem sie es abgebildet haben, indem sie aber auch Fluchtpunkte des proletarischen Klassenkampfs, will ich sagen, ja, umrissen haben. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. So, wir brauchen uns nicht schämen dafür, dass wir aus der arbeitenden Klasse kommen, sondern, und wir brauchen auch nicht sagen, wenn wir schreiben, dann gibt es nur die Einbahnstraße, die da sagt, die Klasse muss ich hinter mir lassen. Sondern ich finde, man kann auch Literatur machen, wenn man in der Klasse lebt und in der Klasse arbeitet. Und auch aus seiner Literatur dann als sowas wie, ja, ein Sprachrohr formen. Und für mich ist das nicht etwas, was einander ausschließt oder sowas. Mhm. Möglicherweise ist es aber weniger, es ist schlechter zu vermarkten, möglicherweise. Ja. Wo siehst du denn die Chancen der neuen Klassenliteratur? Also Risiken haben wir schon so ein paar gehört, mhm. Weil vielleicht gibt es da noch mehr, mhm. Aber Chancen gibt es dann vielleicht auch? Ich denke schon, dass es Chancen gibt. Also man muss ja erst einmal anerkennen, dass durch das Bemühen einiger Autorinnen und Autoren die Klasse wieder ein literarisches Thema geworden ist. Und dass fortschrittliche Intellektuelle oder Künstler nicht mehr nur in Symbolen denken oder in Symbolen Kunstwerke machen. Ne? Also wo quasi ein Symbol sich auf das andere bezieht und man sich am Ende des Tages fragt, ja, es ist vielleicht etwas reizvoll, aber was hat das mit dem konkreten Leben zu tun? Wie viel Realität steckt da überhaupt drin? Ich finde, durch die Thematisierung von Klasse in Literatur kann man auch erkennen, dass wieder Realität Eingang findet in das, was man Kunst und Literatur nennt. Das andere ist, naja, es zeigt sich ja dann auch, dass die Klassenliteratur auch so eine Suchbewegung ist. Ne? Also so eine Suchbewegung hin zu, wie kann man es richtig machen, wenn man nicht auf der Stelle treten will. Und ich interpretiere diese Suchbewegung vor allen Dingen als den Versuch für die Kontaktaufnahme mit der arbeitenden Klasse, dass man wieder dahin kommt, dass Schriftsteller, Künstler mit einer politischen Selbstverständlichkeit, aber auch der nötigen Gründlichkeit auf der Seite und Arm in Arm mit der arbeitenden Klasse an einem Projekt der Gegenkultur arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, naja, solche Aspekte sind gerade in diesen Literaturen dann vorhanden, weil sie ja genau diese Suche literarisch ausdrücken, weißt du? Also so nach dem Motto, mein Vater war Arbeiter und irgendwie komme ich daher, aber was hatte er eigentlich für ein Leben? Ich will seine Geschichte erzählen. Das sind für mich Aspekte einer Gegenkultur, weil diese Geschichten sehr lange nicht erzählt wurden und einige davon noch nie erzählt wurden. Und daher sehe ich da auch so ein großes Potenzial, eine große Chance halt auch in dieser Erzählweise, aus dem Ich irgendwann ein Kollektiv, ein Wir vielleicht zu machen. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu deinem Buch, zu Die Lage. Du bist ja auch aktuell auf Tour und stellst dein neuestes Buch vor. Und ja, Die Lage ist ja ein Erzählband, der in drei Teile gegliedert ist. Begegnung, Streit und Begehren. Und Die Lage überrascht uns mit einem Wimmelbild an Erlebnissen aus der Arbeiterklasse. Und eingangs würde ich dich gerne fragen, warum diese Gliederung? In der Beschreibung vom Klappentext vom Buch steht sogar ein Zyklus der Begegnung des Streits und des Begehrens. Zyklus. Genau, ich meine, Erzählbände kann man fassen als sowas wie, okay, hier sind jetzt einfach Geschichten zusammengeworfen und denen wurde eine Reihenfolge gegeben und jetzt kann man sich durch Kurzgeschichten lesen. Das andere ist, wenn man nicht irgendwie so eine Art Sammlung von Kurzgeschichten in ein Buch packt, sondern wenn man doch versucht, so eine größere Architektur zu beabsichtigen in Form eines Zyklus. Also Erzählzyklen sind nicht etwas, was ich erfunden habe. Die gibt es auch schon bei Autoren wie, was weiß ich, James Joyce, die Dubliner heißt das Buch. Oder beispielsweise, habe ich jetzt kürzlich tatsächlich gelesen, Turgenevs Aufzeichnung eines Jägers. Ja, also es gibt da schon auch eine gewisse Tradition, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es aber so, naja, mir war es wichtig, entlang dieser Knackpunkte von Begegnung, Streit, Begehren, einen Zyklus von Geschichten arbeitender Körper zu schaffen. Weil ich denke, Gewalt und Klasse und Ausbeutung immer sehr körperlich, weil ich selbst so verstanden habe erst einmal, als ich das Kapital von Marx gelesen habe, war ich auf der rein logischen Ebene aufgeschmissen, weil es mich überfordert hat. Als ich aber begriffen habe, dass anhand dieser Kategorien ich mein Leben verstehen kann und verstehen kann, warum es bei uns zu Hause keine Bücher gab oder warum mein Vater in Dreischicht gearbeitet hat und die Väter anderer in der Oberstufe in ziemlich sauberen Kliniken gearbeitet haben, habe ich erst begriffen, was Theorie bedeuten kann und inwiefern Theorie auch ein Werkzeug der Befreiung sein kann. Das heißt, diese Körperlichkeit, die für mich auch immer eine intime Komponente hat, die mir immer erlaubt, dieses Herrschaftsmoment der bürgerlichen Klasse persönlich zu nehmen, drückt sich, denke ich, vor allen Dingen darin aus, in der Begegnung zweier Menschen oder mit sich selbst, im Streit, im Konflikt, aber auch im Begehren dessen, dass man eine andere Gesellschaft möchte oder auch schlicht in einer sehr persönlichen Ebene der Liebe oder dem körperlichen oder dem sexuellen, erotischen Begehren. Deswegen hat es quasi diese drei Gelenke und die haben mir geholfen, dann diese 18 Erzählungen in eine Ordnung zu bringen, von der ich sage, sie führen einen sinnvoll durch dieses Wimmelbild, wie du gerade gesagt hast. Ja, wir haben es jetzt schon gehört, ne? Es gibt 18 Erzählungen in die Lage. Und warum hast du dich für ein Erzählband entschieden? Also genau. Also ein Wimmelbild hat ja einen Vorteil. Ne? Es gibt berühmte Beispiele wie von Hieronymus Bosch, ein Renaissance-Maler, Garten der Lüste, wo es um die Genesis geht. Ja? Da, oder ein noch berühmteres, jüngeres Beispiel, Werner Tübkes Bauernkriegspanorama. Es ist ein riesiges Bild, ein Gesamtbild, in dem sich viele Elemente befinden, viele Figuren befinden, viele einzelne Ereignisse sich abspielen. Und alle stehen nebeneinander und sind scheinbar beziehungslos auch zueinander. Und dennoch befinden sich alle in demselben Bild, in derselben Lage, in derselben Klasse. Und damit wäre eine Antwort, warum ich sagen würde, ich habe mich für ein Erzählungsband entschieden, weil genau um diese Situation durch literarische Techniken einzuholen, dass wir uns heute auch als arbeitende Klasse sehr voneinander getrennt befinden, sehr vereinzelt wiederfinden. Ja, also Solidarität ist selten anzutreffen, weil allein auch durch die Alltagsbewältigung, ich will hier keine Schuldvorwürfe machen, darum geht es mir gar nicht, mir geht es nur um eine Beobachtung, dass nämlich jeder irgendwie sehr individuell mit seinen Problemen zu kämpfen hat und ebenso auch individuell an die Sache rangeht. Also diese Selbstverständlichkeit anderer Jahrzehnte, dass man solidarisch oder gemeinsam oder gar kollektiv in der Scheiße steckt und ebenso kollektiv diese Scheiße angeht, das ist nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit. Und das erlaubt mir, so ein Erzählungsband einzuholen. Also quasi, ich kann einen Zusammenhang in Szene setzen, den ich real beobachte. Alle leben aneinander vorbei, obwohl wir alle an derselben Scheiße leiden. Das ist der eine Vorteil auch eines Erzählungsbandes. Das andere ist, wir hatten das im Zusammenhang mit der neuen Klassenliteratur vor allem auf Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich möchte dieser Tendenz entgegentreten, dass die arbeitende Klasse nur so eine unterschiedslose Masse ist von Männern, die quasi mit Gewalt nur so um sich schmeißen. Erzählungsband erlaubt mir zu zeigen, dass die Klasse schon immer vielfältig war, dass die Klasse auch immer schon migrantisch war. Es gibt viele Geschichten, wo die Figuren eine Migrationsgeschichte haben, nicht ausschließlich. Aber auch das ist für mich schon immer etwas gewesen, als jemand, der in NRW aufgewachsen ist, in Wuppertal, das gehörte immer dazu. Ich will damit auch aber nicht behaupten, das macht keine Probleme. Natürlich macht das Probleme und die behandle ich auch in meinen Geschichten. Aber es ist Teil dieser Klassenrealität. Und diesem Narrativ, von dem ich gerade gesprochen habe, dem möchte ich damit was entgegensetzen. Und da hat mir natürlich so die Entscheidung für ein Erzählungsband, die lag dann einfach nah, sag ich mal. Ja. Du bist gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, wie sich dein Buch Die Lage von der neuen Klassenliteratur abgrenzt. Und gibt es da weitere Merkmale, wo das deutlich wird? Also es gibt tatsächlich einen Punkt, den ich weiß nicht, ob ich von Abgrenzen sprechen würde. Ich würde eher sagen, von bestimmten gemeinsamen Merkmalen abgrenzt. Und vielleicht auch innerhalb dieser Bewegung neue Merkmale einfach anbietet. Ja, ich würde eher von einer Ergänzung sprechen oder einer Bereicherung. Von etwas, was vielleicht zu kurz kam, zugunsten des Autobiografischen. Ja? Wir hatten schon darüber gesprochen, die neue Klassenliteratur ist extrem, extrem autobiografisch. Ich lächle dabei. Sie ist autobiografisch. Und wer autobiografisch erzählt, das ist ja übrigens gar nichts Schlimmes. Ne? Also gute Literatur, gute Klassenliteratur war schon immer teilweise autobiografisch. Also ein Balzac, ein Zola, ein Gorki, da steckt so viel Anteil ihrer eigenen Ich und ihrer eigenen Erfahrungen drin, dass man, glaube ich, gar nicht gute Literatur vorfinden kann, wenn der Autor nicht seine eigene Erfahrungswelt und seine Klasse da rein trägt. So. Dann war Literatur übrigens auch immer spannend. Ne? Also auch Thomas Mann, der erzählt viel über die bürgerliche Klasse und vor allen Dingen die Sackgassen, in die sie immer wieder geraten ist. Ich würde allerdings sagen, was uns davon unterscheidet, ist, wir haben einfach mehr zu sagen als die, weil wir werden unterdrückt, wir sehen mehr, wir sehen das Leid an unserem eigenen Körper. Das sehen die nicht, dafür sind die blind. Aber neben diesem autobiografischen Aspekt ist in meinem Erzählungsband, spielt das Fiktive eine große Rolle. Weil die neue Klassenliteratur, sie ist sehr vorsichtig, sie geht sehr fast schon ängstlich mit Fiktivem um, mit Fiktionalem um, mit Fantasie um. Weil ich kann da nur Mutmaßungen anstellen, weil man vielleicht dann den Eindruck hat, man würde Leute bevormunden oder man würde für andere sprechen wollen, obwohl man nicht dafür berechtigt ist. Ich weiß nicht, woher das direkt kommt, ich habe auch meine Mutmaßung, aber das finde ich immer sehr problematisch. Ich habe auch eine Mutmaßung. Du schreibst ja auch in deinem Essay, dass diese autobiografische Erfahrung wird als Beweismittel eigentlich schon angeführt. Genau. Ne? Genau. Ey, das ist wirklich so schlimm. Mhm. Und mir fällt ein Beispiel tatsächlich auch aus dieser zweiten Folge Kommunistenkneipe, obwohl die von 2020 ist, also schon echt alt. Und da hat Christian Baron erzählt, dass er von der Wand ein bisschen Schimmel abgemacht hat und hat es gegessen als Kind, weil er Hunger hatte. Mhm. Und dass das auch in Frage gestellt wurde, ob das überhaupt stimmt. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck, dass für ihn schon echt krass war, dass es hinterfragt wird. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass es einem so wichtig ist hier, das ist wirklich so, glaubt uns das, so sieht es hier aus, bei uns in der Arbeiterfamilie jetzt, sage ich. Ne? Ja, genau, dass das Gegenüber quasi dann eine Realität zur Kenntnis nimmt, von der man dachte, die gibt es gar nicht. Ne? Aber das Beweismittel ist an der Stelle sowas wie die eigene sinnliche empirische Erfahrung. Wie wir halt wissen, sind unsere Sinne auch sehr täuschbar. Also das Kapitalverhältnis kann ich nicht in die Hand nehmen. Ich kann es auch nicht immer sehen. Manchmal erscheint es sogar unter ziemlich gerechten Formen, obwohl trotzdem Ausbeutung stattfindet. Also nicht immer, was ich, also das, was ich sehe, ist nicht immer konkret, um das mal so zu sagen. Aber genau, ich möchte da jetzt nicht irgendwie philosophische Exkurse starten, aber das ist wirklich ein Punkt, also quasi der Punkt der Vermitteltheit von allem, ne? Und nicht, dass die Dinge nie immer unmittelbar das sind, wie sie uns erscheinen, wie sie uns auftreten oder sowas. Und das Beispiel mit der Wand und dem Schimmel ist natürlich absolut drastisch und absolut grauenhaft. Und selbstverständlich leben ziemlich Tausende von Menschen in diesem Land unter solchen Umständen. Die Frage ist, was macht man in der Literatur dann damit, ne? Oder die Frage wäre vielmehr, wenn ich jetzt zum Beispiel eine fiktive Geschichte erzähle, in der eine Figur das macht, und ich die Frage bekomme, ist das wirklich passiert? Und ich dann sage, nee, das ist fiktiv. Mhm. Ist die Geschichte dann schlechter? Ne? Also bei der gleichzeitigen Annahme, dass das Niveau, das literarische Niveau identisch ist, ne? Sowohl von der Geschichte, von der du erzählt hast, also aus Mann seiner Klasse, oder halt auch von einer fiktiven Geschichte. Ne? Das ist so die Frage dann an der Stelle. Mhm. Genau, das möchte ich an der Stelle so stellen lassen. Aber bei der Lage ist es halt einfach so, dass sich das Fiktive mit dem Persönlichen sehr stark verschränkt. Es gibt Geschichten, die sind sehr persönlich. Es gibt aber auch Geschichten, die sind fiktiv. Aber fiktiv heißt ja auch nicht erfunden. Fiktiv heißt einfach mit den Mitteln der Poesie etwas mehr in den Fokus setzen, was man durch eben reine Eigenerfahrungen nicht sieht oder nicht erlebt. Und fiktiv heißt ja auch immer, dass das aus einer Quelle herauskommt. Ne? Und diese Quelle kann tatsächlich auch völlig erfunden sein, aber sie kann auch aus der Realität entspringen. Sie kann aus der Klasse entspringen. Und ich bin jemand, ich arbeite sehr stark auf der Grundlage von kritischen, aber auch intimen Beobachtungen meiner Mitmenschen und meiner Klasse. Und da würde ich sagen, es ist mein Job als Autor, Und gleichzeitig mein Recht auch fiktiv zu erzählen, ohne dass das deswegen weniger Geltung hat, als wenn ich sage, ich habe es aber so erlebt. Ich habe noch eine abschließende Frage, und zwar, warum heißt dein Buch Die Lage? Das hat zwei Gründe. Zwei Gründe, die auch so eher so Referenzen sind in der, ja, Arbeitergeschichte. Auf der einen Seite ist es ein großartiges Gedicht, das mich zu diesem Titel führte, nämlich von Bertolt Brecht, Lob der Dialektik. Und es gibt eine Zeile in diesem Gedicht, von dem ich mir einrede, das hat er nur geschrieben, damit ich das als Erzählungsband schreibe. Da heißt es an einer Stelle, wer seine Lage erkannt hat, wie soll der, naja, aufzuhalten sein? Ich denke, heute sollten wir erstmal auch vor allen Dingen unsere Lage erkennen, damit wir unaufhaltbar sind, uns gegen diese Lage zu widersetzen, diese Lage hinter uns zu bringen. Das ist das eine. Und Lage erkennen heißt, unsere Gemeinsamkeiten auch erkennen, trotz der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir machen oder gerade wegen unserer unterschiedlichen Erfahrungen. Das andere ist, natürlich dieses Pionierwerk von Friedrich Engels, wenn ich mich nicht irre, 1845 oder sowas, zumindest vormärz, die Lage der arbeitenden Klasse in England mit dem gerne übersehenen Untertitel nach eigener Anschauung und authentischen Quellen. Da wären wir wieder bei dem Authentischen. ich hebe gar gar nicht den Anspruch, dass das irgendwie daneben stehen könnte, weil es ist ja, spielt sich ja in einer ganz anderen Gattung und Ebene ab, nämlich literarisch. Aber was man bei Engels Jungwerk sieht, ne, der war da 25 oder 26 oder so, ist, dass er den konkreten, harten Tatsachen einer von Klassen umkämpften Realität nachgeht, nachspürt und unter diesen Tatsachen die Herrschaftsverhältnisse und Herrschaftsmomente sichtbar macht, frei macht. Und erst dadurch seine moralische Empörung als Fabrikant, ja, damals war er noch nicht, also der Kommunismus war schon quasi der historische Ausblick und war schon so der Kompass, da komme ich gleich nochmal hinzu. Aber dass er dadurch halt eine auch moralische Kritik formulieren kann, die wirklich eine historische Geltung hat, statt ein bloßes Gejammer wird. Was er auch dadurch zeigt, ist, er ist kein Schwärmer. Ja? Er prophezeit da nicht. Er guckt sich die Klassenverhältnisse in all ihren feinen Unterschieden an. Auch den Unterschieden der Gewalt. Also wenn man sich dieses Werk mal anschaut, der beschreibt da die Lebensverhältnisse, die Wohnverhältnisse, der beschreibt da selbst teilweise, wie das englische Proletariat sich kleidet im Gegensatz zur bürgerlichen Klasse. Also da wären wir ja schon fast bei so einem Bourdieu oder sowas, ne? Also er geht da sehr, sehr detailtreu oder minutiös vor. Und das, was dieses Werk so besonders macht, und warum Linke und vielleicht auch Autoren im Umkreis der neuen Klassenliteratur davon viel gewinnen können, und an dem ich mich natürlich auch orientiert habe bei meinem Erzählungsband, ist, er beschreibt nicht nur die Lage der arbeitenden Klasse, sondern gleichzeitig entdeckt er an der Klasse, das historische Subjekt der Befreiung. Den Träger der Klassenkämpfe, die hin zu einer klassenlosen Gesellschaft führen sollen. Und das finde ich enorm stark daran. Das heißt, es gibt wieder diese Perspektive darin, ne? Diese Leute haben ja immer auch sehr in historischen Tendenzen gedacht. Und das ist vielleicht etwas, was wir mehr in den Fokus setzen müssen, auch in unserer Kritik, auch in unseren Analysen. Also ich meine, klar, heute gibt es auch soziologische Werke, die sich mit Klassenanalysen beschäftigen, und auch mit und Herrschaftsmomente freilegen. Was aber oft zu kurz oder gar nicht zum Einsatz kommt, ist die historische Tendenz, die diesen Herrschaftsverhältnissen zugrunde liegt. Und bei Engels ist die Sache klar, er ist Kommunist gewesen und seine historische Tendenz ist der Kommunismus. Und das kommt zu kurz oder das kommt gar nicht in den soziologischen Untersuchungen, die ich zumindest zum Thema Klasse kenne. Da wird die Klasse eher als Zustand beschrieben, statt als ein historisches Gebilde, das sich in einem Prozess von Widersprüchen bewegt. Nun ja, wir sprechen aber heute ja vom Erzählungsband, die Lage. Ich will nicht sagen, dass ich dabei diesen Ansprüchen gerecht werde. Ich will aber sagen, für einen Künstler ist Inspiration ein sehr entscheidendes Moment, um Ideen auf Papier zu bringen. Und unter dem Gesichtspunkt ist das Werk von Engels, mit einem ähnlich klingenden Titel, von grundsätzlicher Inspiration für mich. Ja, Mesut, vielen Dank. Danke für deine Fragen. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt liest Lilli Frank aus Die Lage von Mesut Barakda, die Geschichte Die Mutter. Die Mutter. Ihre beiden Söhne gingen inzwischen auf die 30 zu. Als sie in diesem Alter war, hatte sie bereits vier Kinder in die Welt gesetzt. Das erste starb unmittelbar nach der Geburt. Ein Mädchen, namenlos. Das zweite, ein Junge, musste sie in den ostpontischen Bergen mit den Worten eines Imams Allahu Akbar begraben. In seinem dritten Lebensjahr öffnete es eines Morgens plötzlich nicht mehr die Augen, und niemand konnte ihr den Grund nennen, obwohl sie danach immer mit dem menschlichsten Anfangswort aller Fragen fragte: Warum? Allah war nicht am größten. Doch das wagte sie nicht auszusprechen, nur im Schauspiel ihrer Träume zu fühlen, wenn sie schlief und die Verweigerung der Welt ein zweites Mal erlitt. Bis heute schließt sie ihre Gebete, während das Antlitz des verstorbenen Kindes hinter ihren Lidern aufblitzt, mit den Worten Allahu Akbar und streicht die Hände anmutig über ihr Gesicht, auf dem sich die Sorgen des Verlusts unverwüstlich eingeritzt haben. Der Tod ist etwas, das man nur besiegen kann, wenn man Gott getötet hat. Eigenhändig. Hier, das ist Linsensuppe, sagte sie aufgeregt, und das habe ich gestern gebacken. Der Vater, ein auf seine Rente wartender Mann, aus dessen Körper seit 40 Jahren die Metallindustrie Mehrwert presste, griff sofort zu. Das ist für die Kinder, sagte die Mutter verärgert. Ein kleines Stück wird man doch gegen seinen Hunger essen dürfen, antwortete ihr Mann mit beschämtem Lächeln und zerkaute die Blätterteigtasche zwischen seinen Zähnen. Mutter warf ihm einen finsteren Blick zu. Beim Studieren, sagte die Mutter zu ihren Söhnen, und der Vater unterbrach sie prompt, als wollte er sein Vergehen wiedergutmachen. Zwischen den Mahlzeiten, wenn ihr lernt, könnt ihr davon essen und ihr werdet noch besser lernen. Nach einer kurzen Pause fügte er mit guter Absicht und ohne Empfindsamkeit hinzu: Eure Mutter hat sich viel Mühe gegeben. Wieder war die Mutter verärgert, so sehr, dass ihre Wut das Sagbare ihrer Sprache sprengte und sie verstummen ließ. Mit gesenkten Augenbrauen räumte sie die Plastiktüten, Gläser, Tupperdosen aus und holte aus ihnen Tomaten, Gurken, Salat, selbstgemachten Joghurt, tiefgefrorenes Fleisch und noch mehr hervor, während die Söhne sich fragten, wer das alles essen sollte. Doch sie wollten ihre Mutter nicht kränken. Als die Mutter bemerkte, dass der ältere Sohn Schwierigkeiten hatte, die Nahrungsmittel in den Kühlschrank einzuräumen, bat sie ihn, sich zu setzen. Sie dachte einen Augenblick nach. Wisst ihr was? Schlug sie dann vor und wandte sich mit künstlichem Lächeln an ihren Mann. Macht doch zusammen einen Spaziergang oder geht einen Kaffee trinken. Und du? Fragte ihr jüngerer Sohn. Ich räume in der Zeit alles ein. Die beiden Söhne wechselten misslaunige Blicke, hinter denen sich eine wortlose Scham verschanzte. Der Ältere sagte: Aber Mutter, das ist doch nicht nötig. Wir können das auch später machen. Ihr habt noch eine lange Fahrt vor euch. Lasst uns eine Suppe essen, ich koche Kaffee und danach fahrt ihr. Die Suppe ist für euch, mein Sohn. Ich habe keinen Hunger, antwortete die Mutter und wandte sich wieder an ihren Mann. Lad doch die Kinder zu einem Kaffee ein und dann führt ihr ein Gespräch zwischen Vater und Söhnen. Nach kurzem Überlegen willigte der Vater ein. Eure Mutter macht das schon. Wir stehen ihr nur im Weg. Der ältere Sohn gab sich geschlagen. Also gut, Mutter, wir sind in einer halben Stunde zurück. Der jüngere Sohn führte den Satz seines Bruders in strengem Ton fort. Aber nur das Essen einräumen, nicht mehr. Die Mutter lächelte ihm zu, diesmal aus dem Herzen und nickte. Bis gleich, mein Junge. Während die Söhne ihre Schuhe anzogen, klemmte sich der Vater eine Zigarette zwischen die Lippen. Er wartete ungeduldig an der Wohnungstür. Verärgere die Kinder nicht, flüsterte er seiner Frau zu, welche ihm gleichgültig, ohne ihren Blick von den Söhnen abzuwenden, entgegnete: Misch dich nicht ein. Dann verschwanden sie, und die Mutter ging mit stiller Siegesfreude in die Küche. Was für eine Unordnung, dachte sie und räumte zunächst alles aus dem Kühlschrank. Verschimmeltes warf sie in eine Abfalltüte, Abgelaufenes überprüfte sie mit Augen und Nase, was übrig blieb, sammelte sich auf dem Tisch. Dann zog sie die Ablageflächen aus dem Kühlschrank, legte sie in das Waschbecken und schrubbte mit einem Lappen die Ladefläche des Kühlschranks sauber, um anschließend die Ablagefläche mit den Händen zu spülen. Nun wirkte der Kühlschrank zumindest von innen neuartig und roch, als würde er das erste Mal nach seiner Fabrikation geöffnet werden. Erst dann räumte die Mutter die Nahrungsmittel in die Fächer. Dabei folgte sie strikt einer Methode, nach der sie alles mit höchstmöglicher Effizienz erstens nach Nahrungsart und zweitens nach Größe einsortierte. Sie schloss den Kühlschrank und streifte mit ihrem Blick über die Küchenplatte, den verfetteten Gasherd, den schlecht gefegten Parkettboden und die an den Wandecken hängenden Lianen aus Staub, die wegen des leicht geöffneten Fensters in der Luft tänzelten. Sie schüttelte den Kopf. »So habe ich meine Söhne nicht erzogen«, dachte sie und band ihr Kopftuch mit einer Schleife auf der Stirn fest. Während sie die Küche mit Lappen, Mopp und Kehrblech reinigte, funkelten ihre Augen, und nach wenigen Minuten traten die ersten Schweißperlen aus ihren Poren. Ihre Schläfen glänzten und das Blut schoss in ihre mit Muttermalen übersäten Wangen. Sie empfand das Putzen nicht als eine Last, obwohl sie wusste, dass junge Mädchen und moderne Frauen die Hausarbeit nicht als die Aufgabe einer Frau betrachteten. Womöglich zu Recht, würde sie zugeben, wenn man sie fragen würde. Aber, würde sie hinzufügen, mein Leben bestand nun einmal hauptsächlich aus Hausarbeit. Sowohl in einem Dorf auf einem Berg in Anatolien, wo man von einem kleinen Stück Erde lebt, als auch in einer europäischen Großstadt, wo die Lohnarbeit Bedingung für das Leben ist. Die Hausarbeit klebte an ihrer Existenz wie die Haut auf ihrem Fleisch. Sie hatte auch andere Arbeit geleistet, sicher, etwa Feldarbeit, Putzarbeit und Pflegearbeit, aber diese ersparten ihr niemals die Hausarbeit, für die sie im Laufe der Jahrzehnte eine Art Verpflichtung und unanfechtbare persönliche Zuständigkeit entwickelt hatte. Dies war nun einmal, ob schlecht oder recht, ihre Pflicht. So empfand sie es. Und Pflichten waren für sie da, um sie nicht nur zu erfüllen, sondern um sie gut zu erfüllen. Dann wurde aus der Pflicht die Tugend. So hatte sie es mit ihrem ersten Augenaufschlag gelernt. Auch der Haushalt ist eine Ökonomie, eine kleine zwar, ohne die die große, aber wie ein Kartenhaus zusammenbrechen würde. Wie hätte sonst ihr Mann im Dreischichttakt in der Fabrik arbeiten können? Wie hätten ihre beiden Söhne sonst in die Schule gehen können? Wie hätte sie ihn sonst Proviant in die fernen Städte bringen können, wo ihre beiden Kinder nun gemeinsam wohnten und an einer Universität studierten? In ihrer Jugend wusste sie nicht einmal, was in einer Universität geschieht. Waren es nicht immer die Mütter, die in großen Revolutionen als Erste auf die Barrikaden gingen und als Letzte die Barrikaden verließen? Nein, all das wäre ohne die Hausarbeit, die sie leistete, nicht möglich gewesen. Sie wusste, dass sie im unsichtbaren Hintergrund das materielle Rückgrat der Familie war. Mütter verdienen mehr als bloß Mutter zu sein. Als sie das Wischtuch über einem Eimer ausfrang und sich das geschäumte Wasser mit Dreck vermischte, sie das Wischtuch wieder über den Mopp zog und auf den Boden setzte, summte sie eine Melodie, mehr aus der Kehle als aus der Zunge. Nur ab und an entwich ein Satz ihrem Mund. »Wenn ich einmal seufze, dann brechen die Berge vor mir zusammen.« Der Rest des Textes verschwand in ihrer Kehle, bis wieder derselbe Satz aus ihrem Mund trat, als käme er aus der Lunge wie Luft, die in ihr frei wurde, da ihr etwas fehlte. »Wenn ich einmal seufze, dann brechen die Berge vor mir zusammen.« Plötzlich flatterte ein Lächeln über ihre Lippen. Und während sie ihren Rücken über den Parkettboden beugte, musste sie an ein Mittagessen denken, das sie aus der Vergangenheit einholte. Damals hatte ihr ältester Sohn das Studium erst begonnen. Er war ausgezogen und schweren Herzens musste die Mutter ihn gehen lassen. Da seine Freunde noch in der Geburtsstadt lebten, kam er an Wochenenden zu Besuch und übernachtete bei den Eltern. Dann war alles wie früher. Als wäre er nie weggezogen, als wäre er immer hier gewesen, in seinem Zimmer, das die Eltern mit Bett, Kleiderschrank und Schreibtisch in demselben Zustand beließen, als ihr Sohn eine andere Welt zu betreten begann. Die Mutter freute sich über die Besuche des Sohnes, doch sie konnte sich nicht dagegen wehren, dass sie mit dem Augenblick seiner Ankunft schon an die Abreise denken musste, so dass sich ihre Freude stets mit einer Traurigkeit paarte, die ihren Blick nach innen kehrte. An diesem Sonntagmittag saßen sie zu dritt am Tisch, Vater, Mutter und Sohn. Der jüngere Bruder war nicht da. Die Mutter hatte den Esstisch üppig aufbereitet. Die Stimmung war jedoch gedrückt. Der Vater schwieg die meiste Zeit. Er musste nach dem Essen die Spätschicht antreten. Der Sohn war nicht gesprächig. Und die Mutter fragte den Jungen, ob er genug Essen bei sich zu Hause hätte, ob das Studium lief und ob er schon Freunde gefunden hätte. Er antwortete kurz und knapp, ohne Gegenfragen. Dann wollte die Mutter erfahren, ob er schon einen Nebenjob gefunden hätte. Der Sohn wiegelte ab, stotterte, bis der Vater ihm grämlich ins Wort fiel. Hättest du die Ausbildung angefangen, hättest du jetzt keine Geldprobleme. Darauf legte der Sohn Gabel und Messer beiseite und sein Blick verfinsterte sich. Die Worte des Vaters hatten ihn verletzt. »Was soll das?« sagte die Mutter zu ihrem Mann. »Ich habe doch recht«, ergriff der Vater wieder das Wort. »Hätte er die Ausbildung begonnen, würde er jetzt Geld verdienen. Nächstes Jahr hätte er sich ein Auto gekauft und nach der Ausbildung eine Wohnung. So machen das die Söhne von Kollegen aus der Arbeit. Die sind schlau. Aber unser Sohn denkt, er ist schlau, weil er die Universität besucht und sich mit Studenten anfreundet, die uns nach ihrem Abschluss in der Firma mit ihren Zahlen und Tabellen das Leben schwer machen.« Dann hielt der Vater einen Vortrag, dem der Sohn gar nicht zuhörte. Als er fertig war, stand der Sohn auf. »Du hast noch nicht einmal aufgegessen«, sagte die Mutter. »Ich habe keinen Hunger«, antwortete er niedergeschlagen und drehte dem Esstisch den Rücken zu. In diesem Augenblick schlug die Mutter mit der Faust auf den Tisch und schrie in das Gesicht ihres Mannes, »Der Junge macht genau das Richtige, indem er studiert.« Der Vater lächelte spöttisch. »Und das sagst du? Du kannst noch nicht einmal lesen.« »Genau deswegen macht er das Richtige. Damit er sich von Leuten nicht das gefallen lassen muss, was du mir sagst«, schrie sie noch einmal, und diese Worte fuhren wie ein elektrischer Schlag durch den Körper des Jungen. Am liebsten hätte er »Danke, Mutter« gesagt, ließ es aber aufgrund der Gegenwart des Vaters sein, den nicht Worte, sondern nur Taten überzeugen konnten. Dann stand auch der Vater auf und warf sich seine Jacke über die Schultern. »Macht doch, was ihr wollt«, brüllte er. »Ich gehe jetzt arbeiten und verdiene Geld so, wie es mir mein Vater beigebracht hat.« Dann verschwand er mit seiner Tasche aus der Wohnungstür und hinterließ die Leere eines Risses, die sich zwischen ihm und seiner Frau, zwischen ihm und seinem Sohn, zwischen diesem und der Mutter erstreckte. Am Nachmittag verabschiedete die Mutter ihren Sohn an den Gleisen und am Abend dachte sie bei ihrem Gebet an ihn und bemerkte, dass ihr Leben aus einer Kette von Abschieden bestand. So war das damals. Und mittlerweile hatte der Vater Taten gesehen und war stolz auf seinen ältesten Jungen, der kurz vor seinem Abschluss stand. Vielleicht kam der Stolz auch daher, dass seine Arbeitskollegen ihm auf die Schulter klopften, da sein Sohn Ingenieur werden sollte. Die Zeiten ändern sich, aber die Vergangenheit ist nie vergangen. Der Parkettboden in der Küche glänzte von der feuchten Oberfläche, die der Mob hinterlassen hatte. Die Mutter kippte das mit Staub und Krümeln verklumpte Wasser in den Abfluss und wusch ihr Gesicht. Die Seife schäumte in ihren Händen und das Wasser, das aus dem Hahn schoss, rann durch ihre Finger, wie damals, als sie ihrem jüngeren Sohn mit einer Bürste den Rücken gewaschen hatte. Sie hatte darum gebeten, und nach unzähligen Bitten gab der Sohn eines Tages nach. Damals war er arbeitslos. Er hatte in derselben Firma, wo der Vater arbeitete, eine Ausbildung abgeschlossen und ein Jahr gearbeitet. Als die Konjunktur der Weltwirtschaft stürzte und es sich zeigte, dass die Banken sich verzockt hatten und die ersten Insolvenz anmeldeten, stellte die Firmenleitung der Belegschaft ohne jeden Einspruch des Betriebsrates oder einer Gewerkschaft einen Sozialplan vor, der die Kürzung von hunderten Arbeitsplätzen vorsah. In dieser Zeit bot die Geschäftsführung in einem kleinen Zeitkorridor üppige Abfindungen an, um im Anschluss umso rücksichtsloser Kündigungen auszusprechen. Diese Gelegenheit nutzte der jüngere Sohn. Er ließ sich eine Abfindung von einigen tausend Euro auszahlen und unternahm mit dem Geld eine halbjährige Reise. Als er zurückkam, war der Großteil seiner Abfindung wieder in den Kreislauf der Weltwirtschaft gewandert, wo die Banken wieder damit zockten und Unternehmen daran verdienen wollten. Zwar erhielt der Sohn durch die Arbeit in der Firma das Geld, von dem der Vater immer sprach, aber das Glück, das ihm versprochen wurde, das fand er dort nicht. Im Gegenteil. Die mechanische Arbeitsweise in der Dreischicht und der immer dichter zusammengezogene Arbeitsrhythmus nach dem Takt der Maschinen ermüdeten seinen Körper und lähmten seinen Geist bis zur Unerträglichkeit. Nun wollte er sich umorientieren. Er brauchte Zeit. Auch um die Wunden ausfindig zu machen, die ihm der industrielle Verwertungsprozess in der Firma zugesetzt hatte, und wieder Zeit, damit diese Wunden heilen und vernarben konnten. Damals hatte er ein Studium, das er sich vielleicht nicht zutrauen konnte, noch nicht in den Blick gefasst, so dass er von den Foltermethoden der Arbeitsämter geknebelt wurde. Die Beamten beluden sein Gewissen gemäß des Staatsauftrags mit Schuldbewusstsein und versuchten, jede lebendige Regung in ihm im Keim zu ersticken, damit er sich ihren Anweisungen, diese oder jene Fortbildung zu machen, den Versand so und so vieler Bewerbungen pro Woche nachzuweisen, beugte. Sein Unglück war ihm in die Augen geschrieben, was der Mutter nicht entging. Während sie ihm den Rücken schrubbte, versuchte sie ihm damals auf ihre Weise zu zeigen, dass er etwas wert ist, dass die Behörden ihm nicht seine Würde nehmen können, dass er seinen Weg finden wird und das Leiden zum Leben gehört wie die rot-gelbe Farbe zum Feuer. Hätte es in ihrer Macht gestanden, ihm irgendwie anders und zweckmäßiger zu helfen, selbst unter Aufopferung ihrer eigensten Person, sie hätte nicht einen Augenblick gezögert. Doch dies, ihrem Sohn im Dampf des heißen Wassers und in der Stille den Rücken einzuseifen, damit er aufrecht gehen kann, das war ihre Macht. Und sie sollte einen Beitrag dazu leisten, dass er seinen Weg doch noch fand. Nun hatte die Mutter ihr Gesicht getrocknet. Sie warf einen prüfenden Blick über die Küche und war zufrieden mit ihrer Arbeit. Kurz überlegte sie, ob sie nicht auch die Zimmer ihrer Söhne in Ordnung bringen sollte, doch im selben Moment, als sie sich dafür entschied, hörte sie, wie ein Schlüssel in das Schloss der Wohnungstür geschoben und umgedreht wurde. Ihre Söhne waren wieder zurück. »Wie war es?« fragte sie. »Schade, dass du nicht dabei warst, Mutter«, sagte der jüngere Sohn. Der Vater fügte hinzu, »zwei Straßen weiter ist ein schönes Café. Der Besitzer ist sogar ein Türke. Da gehen wir das nächste Mal hin, wenn wir wieder hier sind, und wenn ich bald meine Rente habe, gehen wir nur noch in solche Cafés.« »Ach was«, sagte die Mutter, »das nächste Mal bringe ich selbst Kuchen mit. Den backe ich sowieso besser als die in den Cafés. Die schmecken mir nicht.« Die Söhne lachten, die Mutter auch. Dann sagte der Vater, »Komm, zieh deine Jacke an. Das Auto steht schon draußen vor der Tür. Es ist spät geworden. Wir haben 4 Stunden Autobahnfahrt vor uns und morgen früh muss ich wieder arbeiten.« Sie hätte gerne noch einen Tag mit ihren Söhnen verbracht, ahnte aber, dass sie danach noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag mit ihnen verbringen wollen würde. Wann würde sie das nächste Mal wiedersehen? Und müsste sie dann nicht mit der ersten Umarmung an die Umarmung beim Abschied denken, da beide Umarmungen sich in nichts unterscheiden, so dass ihre Seele die physische Anwesenheit ihrer Söhne von Anfang an die Abwesenheit beider verkehrte? Allmählich kroch die allzu bekannte Traurigkeit aus ihrem Hinterhalt und wurde mit jedem Herzschlag präsenter. »Wir begleiten euch«, sagte der jüngere Sohn, »und tragen die Taschen zum Auto.« Während die Mutter ihre Schuhe anzog, kam der ältere Sohn mit schnellen Schritten aus der Küche geschossen. Sein Blick war grimmig und vorwurfsvoll. »Mutter, wolltest du nicht einfach nur die Sachen in den Kühlschrank räumen?« Sie blickte auf. »Kinder, ich dachte, Mensch, Mutter, ich werde bald 30. sagte der ältere Sohn lauter. »Nein, wir sind keine Kinder mehr, wir sind Männer, verdammt nochmal. Hör doch auf, uns wie Kinder zu behandeln, du beleidigst uns.« »Aber ich wollte doch nur helfen«, sagte die Mutter nervös und unbeholfen. »Wie oft sollen wir dir noch sagen, dass du das sein lassen sollst? Ihr habt ein eigenes Leben, gewöhnt euch daran.« Der Vater, obwohl im Unterton für die Mutter Partei beziehend, setzte hinzu, »Warum machst du das denn immer und immer wieder und verärgerst sie? Die haben doch recht. Sie sind doch keine Kinder mehr. Der einzige Grund, warum ich lebe, sagte die Mutter, sind meine Kinder. Wir sind keine Kinder mehr, riefen ihre Söhne. Die Mutter verstummte und verspürte einen Klumpen im Hals. Die Vorwürfe stachen wie ein Messer in ihrem Bauch. Sie antwortete darauf nicht, bis sie vor sich hin murmelte, »Aber ihr seid doch meine Kinder.« Sie blickte auf. Die einst an ihrer Brustwarze saugenden kleinen Menschenwesen ragten nun mit bärtigen Männergesichtern zwei Köpfe über sie hinaus. »Euer Vater und ich«, sagte sie mit leiser Stimme, »fühlen uns so furchtbar einsam, seit ihr weg seid.« Ein Augenblick lang herrschte Stille, die der Stille der Ohnmächtigen gleich, die im Kerker sitzen und Briefe schreiben, ohne zu wissen, ob sie ankommen werden oder ob die Wärter sie zerreißen. Dann liefen ihr Tränen über die Wangen. Die Augen des Vaters wurden glasig, auch die der Söhne. Niemand antwortete auf ihre Worte, weil niemand Worte fand. Auf der Heimfahrt wechselten Mutter und Vater kaum ein Wort. Ebenso wenig die Söhne, die sich mit den letzten Worten von der Mutter einbetteten. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.